sitze ich. Ich sitze ganz alleine bei dir im Münchner Norden, in einer kleinen Höhle, so lausch doch meinen Worten. Ich schau täglich ins Wiki und lese, was da steht. Und wenn's mir nicht gefällt, wird's einfach umgedreht. Ich jage und ich sammle alles, was ich find. Ich bin Routinensammler und sammle echt geschwind. Ich sammle und ich jage, egal ob es stimmt. Ich hab Sammelroutinen und sammle, was ich find. Es sollte wirklich reichen, wenn ich es euch sage, dass ich das irgendwie Dingens längst eingebunden habe. Wer will schon wirklich wissen, ob das funktioniert, was ich die ganze Zeit für mich so programmiere. Ich jage und ich sammle alles, was ich find. Ich bin Routinensammler und sammle echt geschwind. Ich sammle und ich jage, egal ob es stimmt. Ich hab Sammelroutinen und sammle, was ich find. Ich jage und ich sammle alles, was ich find. Ich bin Routinensammler und sammle echt geschwind. Ich sammle und ich jage, egal ob es stimmt. Ich hab Sammelroutinen und sammle, was ich find. We don't know which person hides behind it, but maybe we will find out in the future. Softly we will cry. Routinensammlung. Routinensammlung. Routinensammlung. Wohoho. Routinensammlung. Routinensammlung. Routinensammlung. Routinensammlung. Wohoho. Routinensammlung. Und er fährt kein Rolls. Und er fährt kein Rolls.